Teil 3 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die 12 Brüder. Es war einmal ein König, der hatte 12 Kinder, das waren lauter Buben. Er wollte auch kein Mädchen haben und sagte zur Königin, »Wenn das 13. Kind, das du zur Welt bringst, ein Mädchen ist, so lass ich die 12 andern töten. Ist's aber auch ein Bube, dann sollen sie alle miteinander leben bleiben.« Die Königin gedachte, es ihm auszureden. Der König aber wollte nichts weiter hören. »Wenn's so ist, wie ich gesagt habe, so müssen sie sterben. Lieber hau ich ihnen selber den Kopf ab, als dass ein Mädchen darunter wäre.« Da war die Königin traurig, denn sie hatte ihre Söhne von Herzen lieb und wusste nicht, wie sie zu retten waren. Endlich ging sie zu dem Jüngsten, den sie vor allen lieb hatte, offenbarte ihm, was der König beschlossen, und sagte, »Allerliebstes Kind, geh du mit deinen 11 Brüdern hinaus in den Wald, da bleibt und kommt nicht nach Haus, einer von euch aber halte immer Wacht auf einem Baum und sehe nach dem Turm her. Wenn ich ein Söhnchen zur Welt bringe, will ich oben auf eine weiße Fahne stecken, ist's aber ein Töchterchen, eine rote, und wenn ihr das seht, dann rettet euch, flieht in die weite Welt, und der liebe Gott behüt euch. Alle Nacht will ich aufstehen und für euch beten, wenn's kalt ist im Winter, dass ihr nicht friert und ein warmes Feuer vor euch brennt, und wenn's heiß ist im Sommer, dass ihr in einem kühlen Walde ruht und schlaft.« So gesegnete sie die Kinder, und sie gingen fort in den Wald. Oft guckten sie nach dem Turm, und einer musste beständig auf einer hohen Eiche sitzen und Acht haben. Bald auch wurde eine Fahne aufgesteckt, es war aber nicht die weiße, sondern die rote Blutfahne, die ihnen den Untergang drohte. Wie die Buben sie erblickten, wurden sie alle zornig und riefen, »Sollen wir eines Mädchens willen das Leben verlieren?« Da schwuren sie zusammen, mitten in dem Wald zu bleiben und aufzupassen. Wenn sich ein Mädchen sehen ließ, wollten sie es ohne Gnade töten. Darauf suchten sie eine Höhle, wo der Wald am dunkelsten war, wo sie wohnten. Alle Morgen zogen 11 hinaus auf die Jagd, einer musste aber zu Haus bleiben, kochen und den Haushalt führen. Jedes Mädchen aber, das den 11 begegnete, war ohne Barmherzigkeit verloren. Das dauerte viele Jahre. Das Schwesterchen zu Haus aber ward groß und blieb das einzige Kind. Einmal hatte es große Wäsche, darunter waren auch 12 Mannshemden. »Für wen sind denn diese Hemden?« fragte die Prinzessin. »Meinem Vater sind sie doch viel zu klein.« Da erzählte ihr die Wäscherin, dass sie 12 Brüder gehabt hätte, die wären heimlich fortgegangen, kein Mensch wisse wohin, weil sie der König habe wollen töten lassen, und diesen 12 Brüdern gehörten diese 12 Hemden. Das Schwesterchen verwunderte sich, dass ihm niemals von seinen 12 Brüdern etwas zu Ohren gekommen, und wie es nachmittags auf der Wiese saß und die Wäsche bleichte, da fielen ihm die Worte der Wäscherin wieder ein, und es ward nachdenksam, und endlich stieg es auf, nahm die 12 Hemden und ging in den Wald hinein, wo seine Brüder lebten. Das Schwesterchen kam gerade zu der Höhle, wo sie ihre Wohnung hatten. Die 11 waren auf der Jagd und nur ein einziger daheim, der kochen musste. Wie der das Mädchen erblickte, fasste er es gleich und holte sein Schwert. »Knie nieder, dein rotes Blut muss den Augenblick fließen.« Das Mädchen aber bat ihn, »Lieber Herr, lasst mich leben, ich will bei euch bleiben und euch redlich dienen, ich will kochen und den Haushalt führen.« Es war gerade der jüngste Bruder, den erbarmte die Schönheit des Mädchens und er schenkte ihr das Leben. Wie die 11 nach Hause kamen und sich verwunderten, ein Mädchen lebendig in der Höhle zu finden, sagte er zu ihnen, »Liebe Brüder, dies Mädchen ist in die Höhle gekommen, und wie ich es niederhauen wollte, da bat es so sehr um sein Leben, es wollte uns treu dienen und den Haushalt führen, dass ich's ihm geschenkt habe.« Die anderen gedachten, dass ihnen das vorteilhaft wäre und dass sie nun alle 12 auf die Jagd ausgehen könnten und waren's zufrieden. Da zeigte es ihnen die 12 Hemdlein und sagte, es wär ihre Schwester. Darüber freuten sich alle und waren froh, dass sie es nicht getötet hatten. Das Schwesterchen übernahm nun den Haushalt, und wenn die Brüder auf der Jagd waren, sammelte es Holz und Kräuter, stellte zu am Feuer, deckte die Bettlein hübsch weiß und rein und tät alles unverdrossen und fleißig. Einmal geschah es, daß es fertig war mit aller Arbeit, da ging es in den Wald spazieren. Es kam an einen Platz, wo 12 schöne, hohe, weiße Lilien standen, und weil sie ihr so wohl gefielen, brach sie alle miteinander ab. Kaum aber war das geschehen, so stand eine alte Frau vor ihr. »Ach, meine Tochter«, sagte sie, »warum hast du die 12 Studentenblumen nicht stehen lassen? Das sind deine 12 Brüder, die sind nun alle in Raben verwandelt worden und sind verloren auf ewig.« Das Schwesterchen fing an zu weinen. »Ach«, sagte es, »gibt's denn kein Mittel, sie zu erlösen?« »Nein, es ist kein Mittel auf der Welt als ein einziges. Das ist so schwer, dass du sie nicht damit befreien wirst. Du musst 12 ganzer Jahr stumm sein. Sprichst du ein einziges Wort, und es fehlt nur eine Stunde daran, so ist alles umsonst, und deine Brüder sind in dem Augenblick tot.« Das Schwesterchen setzte sich da auf einen hohen Baum im Wald und spann und wollte 12 Jahre stumm sitzen, um seine Brüder zu erlösen. Es geschah aber, dass der König auf einer Jagd durch den Wald ritt, und als er an dem Baum vorbeikam, stand sein Hund still und bellte. Der König hielt nun, sah hinauf und war ganz verwundert über die Schönheit der Prinzessin. Er rief ihr zu, ob sie seine Gemahlin werden wollte. Sie schwieg aber still und nickte nur ein wenig mit dem Kopf. Da stieg der König selber hinauf und hob sie herunter, setzte sie vor sich auf sein Pferd und brachte sie heim in sein Schloss, wo die Hochzeit prächtig gehalten ward. Die Prinzessin sprach aber niemals ein Wort, und der König glaubte, sie sei stumm. Doch hätten sie vergnügt miteinander gelebt, wenn nicht die Mutter des Königs gewesen wäre, die fing an, die Königin bei ihrem Sohn zu verleumden. »Es ist ein gemeines Bettelmädchen, das du aus der Fremde mitgebracht hast, die hinter deinem Rücken die schändlichsten Dinge treibt.« Weil die Königin nun sich nicht verteidigen konnte, ließ sich der König verführen und glaubte ihr endlich und verurteilte sie zum Tod. Da ward ein großes Feuer angemacht im Hof, darin sollte sie verbrannt werden. Schon stand sie in den Flammen, und die spielten an ihrem Kleide. Da war eben die letzte Minute von den 12 Jahren verflossen, man hörte in der Luft ein Geräusch, und es kamen 12 Raben hergeflogen und ließen sich nieder. Wie sie die Erde berührten, waren es 12 schöne Prinzen, die rissen das Feuer voneinander und führten ihre Schwester heraus. Da sprach sie ihr erstes Wort wieder und sagte dem König alles, wie es zugegangen, und sie die 12 Brüder habe erlösen müssen, und sie waren alle vergnügt, daß es so wohl geworden war. Was sollten sie mit der bösen Stiefmutter anfangen? Sie ward in ein Faß gesteckt, von siedendem Öl und von giftigen Schlangen angefüllt, und starb da eines bösen Todes. Ende von »Die 12 Brüder«, gelesen von Carlsson.